Abschnitt 24. Aus auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 26. Der grönländische Eskimo. H. Der Einfluss der Zivilisation. Die Zukunft der Grönländer. Wenn man die Frage aufwirft, ob wir mit unserer Zivilisation dem grönländischen Volke Nutzen gebracht haben, so muss die Antwort leider verneinend lauten. Wir haben den Grönländern nichts gebracht, was ihnen den Kampf ums Dasein erleichtert hat. Seine Waffen haben wir nach keiner Richtung hin verbessern können. Eisen hat er allerdings bekommen, aber teils besaß er es bereits vorher, teils kann er es sehr gut entbehren. Es wird den Anschein haben, als wenn die Einführung der Gewehre ein großer Fortschritt für ihn gewesen sein müsse. Aber dies ist durchaus nicht der Fall. Im Gegenteil, die Schusswaffen haben einen nicht geringen Schaden angestiftet. Durch die Büchse ist der weit wichtigere Fang mit Harpune und Blase in Verfall geraten. Der letztere kann bei jeglichem Wetter vorgenommen werden und ist weit sicherer als der Büchsenfang, wozu man gutes Wetter haben muss und wobei man ungefähr doppelt so viele Tiere, wie man bekommt, anschießt oder tötet. Außerdem hat die Schrotbüchse in manchen Gegenden die Fänger veranlasst, über dem Vogelschießen den Seehundsfang zu vernachlässigen, der doch stets dasjenige ist und bleiben wird, worauf die Lebensfähigkeit der eskimoischen Bevölkerung beruht, denn der Seehund gibt Fleisch und Speck für die Speisen wie zur Feuerung. Er gibt Fell zu der Kajakbekleidung, zu der täglichen Kleidung, den Stiefeln, dem Kajak, dem Frauenboot, dem Zelt, dem Haus etc. Mit anderen Worten, es kann nicht ersetzt werden. Ein anderer Umstand, der in Bezug auf die Schrotbüchse nicht außer Acht zu lassen ist, ist der, dass die Grönländer durch dieselbe instand gesetzt sind, einen so intensiven Fang auf verschiedene Vögel, wie zum Beispiel auf die Eidergans, zu betreiben, dass ihre Zahl jährlich bedeutend verringert wird, was sich bald genug bemerkbar machen muss. Dies wird umso schlimmer sein, als der Vogelfang jetzt zum Teil eine Lebensbedingung für viele Familien geworden ist. So zum Beispiel lebt jetzt die Bevölkerung in der Gegend von Gotthab den größten Teil des Winters fast ausschließlich davon. In früheren Zeiten fingen die Eskimos Vögel mit einem Wurfpfeil. Sie konnten viele damit fangen. Doch war die Zahl der erlegten Vögel nicht größer als ihr Zuwachs, und alles, was er verwundete, wurde die Beute des Jägers. Wenn er aber jetzt in eine Schar Eidergänse hineinschießt, so macht er viele lebensunfähig, ohne dass sie ihm zugutekommen. Wir können uns deswegen nicht damit schmeicheln, dass wir seine Fangmethode verbessert haben. Dagegen haben wir ihm einen unersetzlichen Schaden mit allen unseren europäischen Produkten zugefügt. Wir haben ihm Gefallen an Kaffee, an Tabak, Brot, europäischen Stoffen und Putz beigebracht. Und er hat uns seine unentbehrlichen Seehundsfelle und seinen Speck verkauft, um sich diese augenblicklichen, zweifelhaften Genüsse zu ermöglichen. Inzwischen verfielen sein Frauenboot sowie sein Zelt in Ermangelung von Fellen. Ja, es geschah sogar, dass der Kajak, die Bedingung für sein Dasein, ohne Bezug am Strande lag. Die Lampen im Hause mussten oft im Winter gelöscht werden, weil es an Speck fehlte, da man den Wintervorrat zum Teil schon im Herbst verkauft hatte. Der Grönländer selbst hüllte sich während des Winters oft in schlechte europäische Lumpen, statt in die guten, warmen Pelzkleider, die er früher getragen. Die Armut griff mehr und mehr um sich. Die Sommerreisen mussten zum größten Teil eingestellt werden, da ja Frauenboot und Zelt fort waren. Und man musste das liebe lange Jahr in den engen Häusern leben, wo ansteckende Krankheiten mehr denn je herrschten. Als schlagendes Beispiel, wie sehr es mit den Grönländern zurückgegangen ist, mag hier angeführt werden, dass sich an einem Wohnplatz in der Nähe von Gotthab vor einigen Jahren noch 11 Frauenböte befanden. Jetzt war nur noch eins dort, und dies gehörte dem Missionar. Fußnote: Hat ein Mann ein Frauenboot, so wird das als Zeichen des Reichtums angesehen, denn er muss viele Seehunde fangen, um genügend Felle dafür zu erhalten, und indem es ihn in den Stand setzt, im Sommer verschiedene Fangstellen zu besuchen, trägt es in nicht geringem Grad dazu bei, den Wohlstand und das Wohlsein seiner Familie und Genossen zu vermehren. Ende der Fußnote. An diesem Platze herrschten jedoch ganz eigenartige Verhältnisse, die zu dem Rückschritt beigetragen hatten, wie das Vorziehen mehrerer guter Fänger etc. Allerdings hat es nach der Zählungsliste den Anschein, als wenn die Bevölkerung im Zunehmen begriffen sei, da sich eine schwache Vermehrung der Einwohnerzahl bemerkbar macht. Aber dies sind nur übertünchte Gräber. Es ist noch nicht so weit gekommen, dass der Zuwachs im Stillstand begriffen ist, aber niemand kann darüber im Zweifel sein, dass dies bevorsteht. Und dann wird es ebenso sicher bergab gehen. Und zwar mit großer Geschwindigkeit. Die Kränklichkeit hat in den letzten Jahren in beunruhigendem Maße zugenommen. Besonders sind die Auszehrung und die Tuberkulose der Krebsschaden der grönländischen Bevölkerung. Es gibt kaum ein Volk, in dem eine so verhältnismäßig große Zahl davon ergriffen ist. Während wir in Gotthard waren, starben 2 Auszehrungspatienten und 10 bis 12 andere gingen einem sicheren Tode entgegen. Einige von ihnen starben bereits im folgenden Jahre und dabei zählte die ganze Gemeinde nur etwa 100 Seelen. Die Krankheit war so allgemein, dass es beinahe leichter war, diejenigen aufzuzählen, welche sie nicht hatten, als diejenigen, welche damit behaftet waren. Allerdings scheinen die Grönländer eine ganz ungewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen diese Krankheit zu besitzen. Sie können so krank sein, dass sie schon in jungen Jahren starkes Blutspucken haben und dabei doch ein verhältnismäßig hohes Alter erreichen. Ich habe Fänger gekannt, die in hohem Grade schwindsüchtig waren, die einen Tag einen Blutsturz hatten, am nächsten aber schon wieder auf den Fang ausgingen. In der Regel sind sie aber schwächlich und können nur wenig Nutzen schaffen, was natürlich in hohem Grade lähmend auf eine so kleine Gemeinde wirkt. Eine Seuche, die ihre Opfer schnell dahinrafft, wäre natürlich sehr vorzuziehen. Es kann zwar nicht behauptet werden, dass wir Europäer die Krankheit ins Land geschleppt haben, sie war vor uns da, der europäische Einfluss hat sie aber zur Blüte gebracht, indem er, wie bereits nachgewiesen wurde, bewirkt hat, dass die Grönländer jetzt zum größten Teil in den kleinen, feuchten Häusern leben, wo die Ansteckungskeime selbstverständlich den vorzüglichsten Boden finden. Außerdem ist die magere europäische Kost nicht gesund für diese Leute, die gewohnt sind, von Fleisch und Speck zu leben. Der beste Beweis hierfür ist der Umstand, dass die Krankheit vorzugsweise in der Nähe der Kolonien vorkommt, wo die von der Handelskompanie Angestellten zum größten Teil von europäischen Waren leben. Als andere mitwirkende Ursache könnte möglicherweise auch erwähnt werden, dass sie jetzt häufig im Winter Mangel an Speck leiden und in kalten Häusern und in schlechter Bekleidung sitzen müssen. Ein stetig fortschreitender Rückgang von ehemaligem Wohlstand und Gedeihen zu teilweise hoffnungsloser Armut und Schwäche, das ist die Ausbeute, auf welche die Grönländer zurückblicken können. Haben wir ihnen aber dafür nicht das Christentum und die Aufklärung gebracht? Ja, freilich, es kann nicht geleugnet werden, dass Egede einzig und allein nach Grönland ging, um den Heiden das Licht des Evangeliums zu bringen, und aus demselben Grunde haben die Europäer seine Wirksamkeit fortgesetzt. In der Beziehung ist ein schönes Resultat erreicht worden. Alle Bewohner der Westküste Grönlands sind jetzt Christen, jedenfalls dem Namen nach, und die Aufklärung geht so weit, dass die meisten jetzt lesen und schreiben können. Es liegt indessen klar auf der Hand, dass man einen Eskimo unmöglich höhere geistige Interessen beibringen und gleichzeitig verlangen kann, dass er ein ebenso guter Fänger ist wie zu jenen Zeiten, als sie nur ein einziges Interesse beseelte, nämlich das, sich zu einem tüchtigen Kajakruderer und Seehundsfänger auszubilden. Er lebt sozusagen am Rande des Daseins. Eine Anspannung aller seiner Kräfte ist erforderlich, wenn er den Kampf mit der harten Natur erfolgreich aufnehmen soll. Ein wenig mehr Ballast und er wird sinken. Da drängt sich uns die Frage auf, kann diese geistige Gelehrsamkeit den Rückgang ersetzen, den die Berührung mit der Zivilisation notwendigerweise im Gefolge hat? Was ist vorzuziehen? Ein getaufter Eskimo, der lesen und schreiben kann, der alle möglichen geistigen Interessen hat, der aber nicht imstande ist, seine Familie zu ernähren, dessen Gesundheit untergraben ist und der tiefer und tiefer in das Elend versinkt. Oder ein Heide, der freilich, wie ein Missionar sagen würde, in geistiger Finsternis lebt, der aber eine kräftige Gesundheit hat, sich gut steht, seine Familie ernährt und immer zufrieden ist. Von dem Standpunkt der Eskimos betrachtet, kann man wohl kaum über die Antwort im Zweifel sein. Und doch sind die Grönländer nachsichtiger behandelt worden als jegliches andere unzivilisierte Volk, das unseren Zivilisationsversuchen ausgesetzt war. Man kann der dänischen Regierung für ihr Auftreten nur die höchste Anerkennung zollen. Das wirkliche Wohl der Grönländer ist ihr wesentlicher Beweggrund gewesen. Es gibt kein zweites Beispiel, dass sich ein Jagdvolk, welches mit der Zivilisation in Berührung kam, so gut und so lange gehalten hat, wie das hier der Fall gewesen. Und die Behandlung der Grönländer kann in dieser Beziehung anderen Staaten als leuchtendes Beispiel dienen. Trotzdem ist das Resultat, wie wir gesehen haben, ein sinkendes Volk. Dies ist wahrlich eine ernste Mahnung, nicht von dem Gedanken auszugehen, dass jegliche Missionswirksamkeit nützlich ist. Freilich kann dadurch einzelnen Heiden das Licht des Christentums gebracht werden, den meisten Völkern aber wird nur ein Rückschritt durch die plötzliche Berührung mit der Zivilisation oder vielmehr deren Produkten verursacht, denn die zivilisierten Völker teilen den Unzivilisierten stets zuerst ihre Laster, nicht aber ihre Tugenden mit. Stellt man dann zum Schluss die Frage, ob denn keine Rettung für die grönländische Bevölkerung möglich ist, so muss man einräumen, dass das einzige Mittel in dem Rückzuge der Europäer bestehen würde. Man müsste dem Grönländer das Land wieder völlig überlassen. Dann würde er, von europäischen Produkten nicht in Versuchung geführt, möglicherweise imstande sein, sich wieder zu erheben. Aber eine solche Möglichkeit ist kaum denkbar. Es würden andere zivilisierte Völker kommen und der schädliche Einfluss würde in gleichem Maße fortgesetzt werden. Außerdem droht dem Grönländer noch eine andere Gefahr, nämlich das beunruhigende Abnehmen der Seehunde. Dies beruht nicht so sehr auf dem Fang, den er selber betreibt, da dieser so verschwindend ist im Verhältnis zu demjenigen, den die europäischen und amerikanischen Seehundsfänger betreiben, besonders auf dem Treibeis bei Newfoundland, wo die neugeborenen Jungen jährlich zu Hunderttausenden geschlachtet werden. Es ist also abermals die weiße Rasse, die ihm Schaden zufügt. Aber selbst wenn er es wüsste, würde es nicht in seiner Macht liegen, diesem Vorgehen eine Grenze zu setzen. So ist denn dies Volk ganz sicher und unwiderruflich dem Untergang geweiht. Es wird in einer näheren oder ferneren Zukunft unterliegen und zu einem Schatten von dem, was es früher gewesen, hinschwinden. Und doch ist der Grönländer zufrieden und glücklich. Vielleicht glücklicher als die meisten von uns. Er hasst uns nicht, sondern ist fröhlich und freundlich, wenn wir zu ihm kommen. Die europäischen Nationen können viel von den Eskimos lernen. Ende von Abschnitt 24, gelesen von Jessi im Februar 2025.